up the volume, dance. Anybody.

Mein Name ist Erika Berger. Ach ja. Machen Sie mal bitte Ihren Fernseher ein bisschen leiser. Also, man sollte es inzwischen gemerkt haben, dass darüber gesprochen werden müsste. Du meinst Sex? Ja, das ist doch super. Sex. Sex. Ja, das ist doch super. Sex. Sex. Ja, das ist doch super. Sex. Sex. Sex. Ja, das ist doch, Sex. Sex. Ja, das ist doch super. Mein Name ist Gigi. Ich mache es am besten. Doch der DJ will noch meine Möpfe essen. Direktion 45 Grad. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Erika Berger? Kennen Sie Schnippschnapp? Das ist auch ein Spiel für drei Personen. Na, dann müssen Sie natürlich sich ein Zusatzgerät kaufen. Ich höre neuerdings immer so ein komisches Klingeln. Come on and get me some. nation, all over the nation, like round and round, upside down. Flip them all right to the feet on the ground, then put your hands up in the air. Wave them like I just don't care. And if you're ready to rock, then rock with me. And somebody say, oh yeah! Being bored tonight, if you want to help them pop and do it all right. If you got the fear of being bored, turn this record on and you get the award. If you think that life makes you lose your head, you better turn this record on instead. Get on the dance floor, get on the stage, get out of your cage and turn the page. Lost a job in the factory. If you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you. Here's Master Boy who tells you what to do. Forget about your double line of wiggle night. Just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Shake it up and dance. Shake it up and dance. take a chance. It really gets you into a trance. Everybody get busy, busy. I wanna see you dance, dance, dance. Boom, bam, the music gets you wham. Nothing else to do till you start to jam. Jamming. if I get loud. 40 people in the place, let's turn it out. So get on the floor without a doubt. They put me down, gave no slack, but that's alright, because I'll be back. They tried to hold me back from making the fame, destroy my crew and to kill my name. But they made a mistake when they opened the cage, and now Hollywood is on the front page. I shocked the house from down to town, because everybody wanna see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. Every move I make is down by law. I got this full body with a silky skin. I'm rapping to the ladies, I have to win. Thank you. Humpes ab, schick ihn aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann ich euch pumpen. Boom, ab das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Boom, ab das Bier, pump es ab, pump es, pump es, pump es. Au ab, das schmeckt so gut. So ein Bierchen, das macht Laune und geht ins Blut. Au ab, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal dem Wirt Bescheid. Noch ein Bier, noch ein Bier. Boom, ab das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Boom, ab das Bier, pump es ab, pump es, pump es, pump es. Au ab, noch ein Korn, noch ein Bier und noch ein Korn. Und dann von vorn. Au ab, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal dem Wirt Bescheid. Noch ein Bier, noch ein Bier.

Wolltet ihr noch? Nö. Dann wolltest du? Dann, nee, ich will auch nicht mehr. Voll. Just. Ja, wir sind aber so voll an die Wand. Trackstar Mischmischen aus 7.